Nicht einmal im Unterbewusstsein hat der Jude einen blassen Dunst vom Sinn der Zeitlichkeit, ließ er sich vernehmen. Der große Rechenmeister sieht das Nu, das bis jetzt verstrichen ist, für Jahrtausende an und glaubt Wunder, was er alles seit den Tagen Abrahams gegen uns erreicht hat. Tatsächlich aber befindet er sich innerlich noch auf derselben Stelle wie damals, wenn auch sein äußeres Gehaben einen anderen Eindruck macht. Wie damals kann er auch heute noch nicht offen aus sich heraus, wie damals ist er auch heute noch auf das tölpelhafte, aus allen Ständen zusammengesetzte Pöbelvolk angewiesen und keinen Augenblick vor dessen Empörung sicher. Wie damals muss er, um sich zu halten, Ränke über Ränke spinnen, muss er lügen und fälschen. Und was sich damals in Ägypten zutrug, der Kampf gegen seine Bolschewistenhorden trägt sich auch heute noch zu, dazwischen liegen nur scheinbare Pausen. Wann fällt die Entscheidung? Ehe man bis drei zählt. Er strich sich gedankenvoll über die Stirn. Schade, dachte ich, dass man das nicht in Versammlungen vorbringen kann. Empfinden würden es ja wohl viele, aber durchdenken die wenigsten. Dazu ist die Stunde noch nicht gekommen. Ich sagte, das ist eine andere Einheit alter Geschehnisse, als sich der gute Oswald Spengler träumen lässt. Der glaubt, wenn er alle möglichen Fetzen zusammenstückelt, käme der Gottheit lebendiges Kleid heraus. Und wie er die Dinge bei den Haaren herbeizieht, reim dich oder ich friss dich, so etwas vom Geist reicheln, um jeden Preis, überhaupt eine Eitelkeit, dass es einem auf die Nerven fällt. Ich halte ihn für einen Juden. Schon die Riesenreklame, die sofort für sein Buch einsetzte, spricht dafür. Der Flunkerer, versetzte er, bringt es fertig, über 600 Seiten zu schreiben, ohne auch nur mit einer Silbe die Judenplage zu erwähnen. Das genügt. Ich stimmte ihm zu, genau wie Thomas Mann. In seinem dicken Schmöker politische Betrachtungen eines Unpolitischen. Der Jude? Ach du meine Güte, den habe ich ja ganz vergessen. Was spielt er aber auch schließlich für eine Rolle? Nicht der Rede wert. Weißt du, wer es ebenso macht, sagt er kurz. Paulus, genannt Saulus, genannt Schaul. Dort und da einmal ein halb strenges, halb wehleidiges Wort gegen die von der Beschneidung, das ist alles. Über das Wichtigste, die erbärmliche Charakterlosigkeit der Juden, ihre teuflische Arglist, ihren scheußlichen Jehova- und Talmud-Aberglauben, keinen Ton. Wenn einer sich auskennt, so ist es er. Wie kein anderer weiß er, dass von allen Völkern der Welt die Juden zuallererst der Seelsorge bedürfen. Gehet nicht zu den Heiden, gehet zu den verlorenen Schafen Israels, fordert ja auch Christus. Er pfeift darauf, zu den Griechen, zu den Römern geht er und bringt ihnen sein Christentum. Eines, mit dem sich das römische Weltreich aus den Angeln heben lässt. Alle Menschen sind gleich, Brüderlichkeit, Pazifismus, keine Würde mehr, und der Jude triumphierte. Ich spann den Faden weiter. Ich denke immer noch an den trefflichen Herrn Levin im Berliner Lokalanzeiger, als ihm plötzlich wie verzückt herausfuhr, das brächte nur ein Jude fertig, diese Frechheit des Paulus, sich mitten auf das Kapitol hinzustellen und dort eine Lehre zu verzapfen, die dem Römerreich den gar ausmachen müsste. Wort für Wort sagte er so. Ich weiß das noch wie heute. Es trifft ja auch den Nagel auf den Kopf, entgegnete er. Bis sich das Christentum von Paulus erholt hat, kann es noch lange dauern. Ach, was sind wir doch für gutgläubige Gemüter. Ein Jude bringt Hunderte von Christen um. Auf einmal merkt er, dass die übrigen nur umso eifriger werden. Das bekannte Licht geht ihm auf. Er spielt den Verwandelten, wirft sich in die große Pose und siehe da, obwohl er den anderen Aposteln auf Schritt und Tritt ausweicht, lauschen wir andächtig seiner stimmgewaltigen Predigt. Die einfache Lehre des Herrn, die selbst der kindlichste Sinn zu fassen vermag, müssen wir uns von einem Hebräer erklären lassen. Ich versetzte, der Jude wird sagen, warum seid ihr so dumm und lasst euch jeden Bären aufbinden? Und viele Wahrsager und Zeichendeuter gibt es, die ihn wegen seiner enormen Schlauheit oder wie sie das nennen, Geistigkeit, mit scheuer Bewunderung betrachten. Wenn es auf das bloße Haben ankäme, hätten sie recht, erwiderte er. Irgendein Moritz triumphierte einmal, die Juden verwalteten den geistigen Besitz des deutschen Volkes. Schade, dass er nicht hinzusetzte, wie sie ihn verwalten. Ich fürchte, wenn sie zum Beispiel den Goethe noch ein paar Jahrzehnte länger in der Reißen haben, wird das Volk es eines schönen Tages begreiflich finden, dass er aus Frankfurt stammt. Aber auch dann noch wird es Menschen geben, die den Goethe mit den Augen des Goethe lesen und nicht mit der schleimigen Brille des Moritz. Professoren werden das kaum sein, aber vielleicht Landstreicher. Eine Art jedenfalls, die nicht aussterben wird, und bei ihr ist der alte Goethe gut aufgehoben, den neuen können die Juden ruhig verwalten, er ist ihnen zu gönnen. Ich warf besorgt ein, wenn ihnen aber auch die Landstreicher gläubig zuhören, also ebenfalls auf den Leim gehen. Es liegt im Wesen der Landstreicher, das Herz so voll zu haben, dass der Kopf sich einreden lassen darf, was er will, lächelte er, den Ausschlag wird er niemals geben. Die arm im Geiste sind, heißt es, die schaffen's. Was kein Verstand des Verständigen sieht, sie ahnen's und bewahren's. Ihren Schädel mag man betrügen, über ihr Gemüt haben nicht einmal sie selbst Gewalt.